langsam kalt. Wie lang können wir beide hier noch sein? Bleib hier, die Schatten wollen mich holen. Doch wenn wir gehen, dann gehen wir nur zu zweit. Du bist alles, was ich bin. Und alles, was durch meine Adern fließt. Immer werden wir uns tragen. Egal wohin wir fahren, egal wie tief. Ich will da nicht allein sein. Lass uns gemeinsam in die Nacht. Irgendwann wird es Zeit sein. Lass uns gemeinsam in die Nacht. Ich höre, wenn du leise schreist. Jeden Atemzug von dir. Und auch wenn das Schicksal uns erreicht, egal was danach kommt, das teilen wir. Ich will da nicht allein sein. Lass uns gemeinsam in die Nacht. Irgendwann wird es Zeit sein. Lass uns meine Adern.